von unten meine Muschi begrapschend, hält die andere von unten meine Muschi begrapschend, hält die andere von unten meine Muschi begrapschend, hält die andere von unten meine Muschi begrapschend, hält die andere von unten meine Muschi begrapschend, hält die andere von unten meine Muschi begrapschend, hält die andere ein Feuerzeug und spielt damit an meinem Arsch und meiner Fotze. Es tut alles weh, es brennt. Fühlt sich mein Kopf immer an wie vollgewichst. Fühlt sich mein Kopf immer an wie vollgewichst. Kopf immer an wie vollgewichst. Thank you.

Zack, zack, haben wir noch Peps dabei? Fuck, fuck, fuck, haben wir noch Peps dabei? Behinderten Zwergpudel an der Leine. Könnte es nicht mal einen gehbehinderten Zwergpudel an der Leine? Ich halte nicht mein Maul. Ich halte dir Scheiß ins Gesicht. Ich halte dir Scheiß ins Gesicht. Ich halte dir Scheiß ins Gesicht. Was gibt's zum Einschmeißen? Now the technology.